gut erkennen, wenn man zwei Zitate vergleicht. Am Ende des 18. Jahrhunderts hat der deutsche Staatsrechtslehrer Karl Friedrich Häberlin geäußert, eine Universität sei eine gelehrte Erziehungsanstalt, auf welcher alle Wissenschaften gelehrt und dadurch künftige Diener des Staates und der Kirche gebildet würden. Sei im Grunde eine bloße Landespolizeisache. Noch um die Mitte des 17. Jahrhunderts hat ein Jurist namens Kaspar Ziegler sich ganz anders geäußert. Kaspar Ziegler schreibt, es würden Universitäten heute so genannt, weil die Professoren und die Studenten gewissermaßen eine Körperschaft und gleichsam einen Staat, Veluti Republicam, bildeten, indem sie nach Gesetzen, Gewohnheiten, Immunitäten, Freiheiten und so weiter lebten, die vom übrigen Korpus der Bürger verschieden seien. Und zwar so, dass das Wort Universität ad exochen auf eine ganz bestimmte Art von Körperschaft bezogen werde. Während es sonst in einer bekannteren Bedeutung mehrere in jeder möglichen Beschaffenheit befindliche Menschen bezeichnet, die sich zu einem einzelnen Körper zusammengefunden hätten. Der entstehende Staat der frühen Neuzeit, das zeigen diese Zitate deutlich, und das ist ja auch bekannt, hat in seinem Bestreben, Sondergewalten zu eliminieren oder mindestens ihr Gewicht zu nivellieren, auf die Universitäten integriert, hat den Staat im Staat zur Anstalt des Staates gemacht. Also im Corpus aliquot et venuti respublica wurde so die bloße Landespolizeisache. Es war ein Prozess, der natürlich in den einzelnen Territorien des Heiligen Römischen Reiches in verschiedener Geschwindigkeit, verschieden schnell und verschiedenartig verlief. Aber dieser Prozess hat sich auch im Rahmen eines großen Rechtsverbandes vollzogen, nämlich im Rahmen des Heiligen Reiches. So ist auch die Stellung, die rechtliche Stellung der Universitäten immer, und zwar vom Beginn der Universitätsgründung in Deutschland bis zu ihrem Ende, mindestens nicht ausschließlich von dem Recht einzelner Untergliederungen des Reiches, später dann der Territorien bestimmt, sondern es müssen auch die rechtlichen Traditionen des großen Verbandes mit berücksichtigt werden. Bis zum Ende des Alten Reiches erhielten sich auch in der sogenannten Staatsanstalt die Spuren des ehemaligen Zustandes. Sie wurden durch drei, ihre Rechtsstellung im Reich wurde durch drei Hauptkomponenten bestimmt. Einmal ihre ursprüngliche Natur als weitgehend selbstständige Korporationen, die im römischen Recht wurzelt und wenn auch eben nur rudimentär stets sichtbar bleibt. Zweitens ihre feste Verankerung im Gesamtverband des Reiches, die vor allem über die übliche und auch eigentlich notwendige kaiserliche Privilegierung erfolgt. Schließlich aber ihre Abhängigkeit vom Recht der Territorialstaaten, vom Landesfürstentum, das seine zahlreichen Einzelrechte zur Landeshoheit, zur Territorialis Superioritatis verdichtet kann. Ich möchte diese drei Grundkomponenten in ihrer rechtlichen Grundlage kurz versuchen sichtbar zu machen. Kaspar Ziegler hat in seiner Definition eine Bedeutungsverengung des Begriffes konstatiert. Er hat eben festgestellt, es würde auf eine ganz bestimmte Art von Universitatis bezogen, an Certam aliquam speciem trahatur, wie er gesagt hat, während es eben in der bekannteren Bedeutung in eine Körperschaft versammelte Anzahl von Menschen jeder möglichen Rechtsstellung bezeichnet habe. Er greift damit jene Bedeutung des Begriffes auf, die auch in den zeitgenössischen Wörterbüchern eben als gängige und römisch-rechtlich herkommende Bedeutung und Übertragung des lateinischen Wortes begegnet, nämlich Gesamtheit, gemeint, wie etwa Christoph Besold schreibt, und damit dem allgemeinen lateinischen Sprachgebrauch Totalität, Komplex oder komplexe Einheit folgt. Dem stehen zahlreiche Stellen des Corpus Juris gegenüber, aus denen man drei Bedeutungen des Begriffes Universitas ableiten kann. Erstens eine Gemeinschaft von Personen, die durch eine gemeinsame Funktion zusammengeschlossen sind. Zweitens komplexe körperliche Sachen, die aus mehreren einfachen Sachen zusammengesetzt sind, und schließlich Vermögenskomplexe. Diese im römischen Recht vorgebildeten Begriffsinhalte liegen weitgehend auch dem Universitas-Begriff des Mittelalters zugrunde. Ähnlich wie der Begriff Corpus bezeichnet Universitas dann eine kooperative Verbandseinheit. Als Genossenschaft, Zunft, Gemeinde tritt sie hervor, Universitas Civium, Universitas Scholarium Magistrorum. Es scheint, dass dieser Begriff erst mit der Ausbildung genossenschaftlicher Formen für Lehrer und Schüler und deren Sanktionierung durch die öffentlichen Gewalten Anwendung fand, sich allmählich aber auch die Lehranstalt selbst verengt hatte, wie das ja schon bei Ziegler gezeigt wird, mit vielen Unschärfen, mit vielen Schwankungen, die wir ja gerade sehr eindrucksvoll dargestellt bekommen haben. Die genossenschaftliche Struktur blieb immer ein wesentlicher Bestandteil der Schulorganisation. Die Genossenschaft hatte die Aufgabe, Privilegien zu erwerben, Verträge abzuschließen, um den fremden Scholaren anfangs den Bürgerschutz zu ersetzen, sich um die Entwicklung und die Ordnung der Anstalt zu bemühen. Die Universität, allmählich cat exochen Universitas, war dann ein im Zugriff der staatlichen Gewalt in vielen Bereichen erzogenes Gebilde eigenen Rechts. Es ist bemerkenswert, dass noch im 18. Jahrhundert diese besondere Rechtsstellung, diese Stellung als Fremdkörper auch im Territorium erhalten bleibt, wie etwa ja auch Ziegler Universität so bezeichnet. Die Worte Universität und Akademie seien zwei Namen, so man den hohen Schulen beileget, wobei ich also hier immer auf das Vorangegangene verweisen muss, um die Notwendigkeit der Differenzierung zu verdeutlichen. Aber gemeiniglich werden sie miteinander vermengt, denn eine Universität bedeutet eigentlich ein Kollegium oder Korpus von Lehrenden und Lernenden, welche gleichsam eine eigene Republik unter sich machen, ihre eigene Jurisdiktion und Gesetze haben, von niemand als des höchsten Landesobrigkeit dependieren und die Ehrengrade aller Fakultäten denen Kandidaten konferieren können, welches letzte im Gegenteil die Akademien nicht tun dürfen und daher in diesem Punkte geringer sind als die Universitäten. Für unseren rechtlichen Zusammenhang hier ist wichtig, dass die Universität als gleichsam eine eigene Republik noch um 1740 hier verstanden wird, deren rechtliche Sonderstellung allerdings, und damit kommt die zweite Komponente der Rechtsstellung ins Spiel, auf landesherrlicher Privilegierung gründet, wie es hier in der Definition heißt. Im Rechtssinne ist dann die Universität ein Kollegium, eine Körperschaft, die nach römischem Recht als Kollegium eben Immunitas besitzt, sofern sie auf gesetzmäßiger Grundlage erfolgt ist. Denn, wie Zedler weiter schreibt, vor sich kann niemand indistinkte ein Kollegium anstellen, es sei denn in Rechten nach der Gewohnheit Kraft Privilegii oder einer Präskription ihm zugelassen. So ähnlich wie die Universität als Ganzes der römisch-rechtlichen Figur des Kollegiums nachgebildet ist, so ist doch der im 18. und 17. Jahrhundert offenbar häufigere Sprachgebrauch der, dass die Universität nicht ein Kollegium ist, sondern aus solchen besteht. Wo der entscheidende Unterschied darin zu sehen ist, sind die Mitglieder des Kollegiums von gleicher Kondition und Macht, welche mit Konsens der Obrigkeit geschehen, als da sind die Collegia Doctorum Studiosiorum etc. bezeichnet wird, nach Heinetius, der eine Dissertation über die Kollegien geschrieben hat. Freilich kann man schon im 17. Jahrhundert feststellen, dass der Begriff Universität keineswegs zwingend und direkt aus den römisch-rechtlichen Konstruktionen der Universitas und des Collegium abgeleitet wird. Man kann aus den zeitgenössischen Definitionen aber auch sehen, dass das Bewusstsein für den Kooperationscharakter auch der Universitäten der deutschen Territorialstaaten keineswegs verloren gegangen ist. Auch im Rahmen des Territorialstaats, auch nach 1648, nach dem Westfälischen Frieden, bleibt die Universität eine Schola Privilegiis Amplioribus Ornata mit besonderer körperschaftlicher Rechtsnatur. Dieses Recht aber, diese Sonderstellung der Universität, fließt aus zwei Quellen. Einmal beruht es auf der kaiserlichen Privilegierung, weiterhin aber ist es Ausfluss der Landeshoheit der Superioritas Territorialis des Fürsten. Nach unbestrittener Auffassung kam das Recht, die Universitäten zu privilegieren, dem Kaiser als Reservatrecht zu. Dem römischen Kaiser gebühret in Deutschland das Recht, zitiere ich Johann Jakob Moser, die hohe Schulen oder Universitäten, Studia Generalia, Akademien zu bestätigen und ihnen die Macht zu erteilen, die akademische, nämlich die Doktors, Lizenziaten, Magister und Bakalauren auch Postpoetenwürden zu vergeben. Für dieses Recht lassen sich neben der allgemeinen Berechtigung des Kaisers Würden zu verleihen, vor allem drei reichsrechtliche Grundlagen namhaft machen. Da ist zum ersten das Reichsherkommen, dann zweitens Paragraph 1, Titel 2 der Reichskammergerichtsordnung und Artikel 10, Paragraph 13 des Friedens von Osnabrück. Die Vorstellung, dass nur diejenige Hochschule ein Studium Generale im Rechtssinne sei, die durch ein Privileg des Kaisers oder des Papstes dazu erhoben worden ist, hat sich ja im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts herausgebildet. Die Erforschung der historischen Grundlage dieses Privilegierungsrechts erwies die Richtigkeit des Reichsherkommens, des Gewohnheitsrechts, das ja nach der römisch-rechtlichen Consuetudo-Theorie auch aus der Geschichte zu beweisen war. Karl IV. Schon hat für Prag einen päpstlichen Stiftungsbrief erbeten. Kaiserliche Stiftungsbriefe werden dann zuerst unter Friedrich III. Ausgestellt für Freiburg 1456, Lüneburg 1471, Tübingen 1484. Man hat gesehen, dass der Kaiser dieses Recht, es gründet diese Rechtsauffassung, dass der Kaiser eine Universität privilegieren muss, auf einer Konstitution Justinians, eine sehr weitgehend durch die von den Glossatoren sehr weit interpretierte Stelle, nach der nur in Städten, in kaiserlichen Städten Civitatis Regiae, wobei allerdings in diesem Fall wohl nur die Hauptstädte gemeint waren, aber hier wird es eben ausgedehnt auf alle Städte, die den Kaiser als oberen Lehnsherrn besitzen, dass diese Städte nur eine Universität gründen können, wenn sie ein kaiserliches Privileg erhalten. Das ist der römisch-rechtliche Grund für diese Entwicklung, die Constitutio Omnem, die aber als eigentlicher Grund in der Reichspublizistik zusehends in Vergessenheit gerät. Es bleibt dann eben beim gewöhnlichen Reichsherkommen, dass der Kaiser hier eine Erlaubnis errichten muss. Wichtiger ist, dass die Kammergerichtsordnung es zur Pflicht machte, dass ein Beisitzer am Kammergericht und an den anderen höchsten Reichsgerichten, damit auch dem Reichshofrat natürlich sowieso, ein Beisitzer am Kammergericht studiert haben musste an einer Universität, die kaiserlich privilegiert war. Das gilt natürlich damit auch für die Reichsstädte, die ja im Rahmen der allgemeinen Situation des Reiches in besonderer Weise an den Kaiser sich gebunden fühlten. Es mag interessant sein, dass Wien ab und zu versucht hat, aus diesem Privilegierungsrecht ein weiteres Aufsichtsrecht über die Universitäten abzuleiten, auch ein Aufsichtsrecht über die Forschung und Lehre, wie sich vor allem an einem Fall zeigt, der im Anfang des 18. Jahrhunderts vor dem Reichstag großen Wirbel verursacht hat, als nämlich Karl VI. Edikte hinausgehen ließ ins Reich, in denen er verlangt, dass schädliche Lehren, die den Reichskonstitutionen und der kaiserlichen Würde zuwiderlaufen, abgestellt würden. In der Regel wurden diese kaiserlichen Privilegien auch noch im 17. und 18. Jahrhundert, gerade im 17. und 18. Jahrhundert, ohne Schwierigkeiten erteilt. Ein wesentliches Motiv für diese positiven Bescheide dürfte dabei der Wunsch der kaiserlichen Seite gewesen sein, überhaupt ihr Reservatrecht durch Anwendung bekräftigen zu können. So stellt denn ein Reichshofratskonklusum auf Anträge, wurden diese Privilegierungsgesuche vom Reichshofrat behandelt, fest, die Privilegierung sei erfolgt, weil auch, ich zitiere, die Erteilung dieses Privilegii als ein absonderliches kaiserliches Regal allein von ihrer kaiserlichen Majestät immediate dependiert und zur Erhaltung derer hergebrachten Autorität gereicht. Durch dieses kaiserliche Privileg wurden den Universitäten jene wichtigen Rechte verliehen, die ihre Natur als Korporation am deutlichsten werden ließen, das Recht, Fakultäten zu errichten, Würden zu verleihen, sich Statuten zu geben, etc. Die rechtliche Sondernatur der Universitäten war also auch eine Folge ihrer direkten Bindung an die höchste weltliche Gewalt, den Kaiser, über die Grenzen und das Recht der Territorialstaaten des Reiches hinweg. Schließlich die letzte, die dritte wichtige Rechtsgrundlage der Universität war die fürstliche Landeshoheit. Wie der Kaiser im Reich ist nach Auffassung der zeitgenössischen Staatsrechtslehre nämlich der Fürst befugt, in seinem Territorium Universitäten zu errichten und auszustatten, das Jus Dotandi, oder zu unterhalten, Jus Conservandi, auch wenn ohne die kaiserliche Privilegierung akademische Grade außerhalb der Territorien jeweils nicht anerkannt werden. Prinzipiell liege, wie es Limnaeus darstellt, auch der Ursprung akademischer Würden beim Fürsten, wie bei ihm der Ursprung aller Würden liege, wie aus ihm und in ihn alles fließt und zurückfließt, wie Flüsse aus dem Meer und in das Meer. Wobei er wohlweislich eben nur vom Fürsten spricht, wobei man sich überlegen kann, ob man hier den Landesfürsten meint oder den Kaiser. Ziegler charakterisiert das Verhältnis zwischen Universität und Fürsten durch einen Terminus der Staatsrechtslehre. Es bestünde zwischen Fürst und Universität ein Mixtum Imperium, in welchem die Universität, je nachdem, wie viele Rechte ihr vom Fürsten zugestanden worden seien, mehr oder weniger Gewalt besitze. Im Sinn der naturrechtlichen Vertragslehre kann die Gründung der Universität durch den Landesherrn als Vertrag zwischen diesem und der neu entstandenen Korporation aufgefasst werden, wobei der Fürst auf Rechte verzichtet, die ihm sonst zustehen würden. Daraus resultiert dann wiederum die Korporationsnatur der hohen Schulen, die auf der zweiten Säule des kaiserlichen Privilegs ruht. Das Jus Territorialis, die freie Übung dieses landesherrlichen Rechts, war vor allem durch den Westfälischen Frieden fixiert worden. Es variiert von Reichsstand zu Reichsstand ganz außerordentlich in seiner Intensität. Man kann ganz allgemein sagen, dass wir auch hier noch am Anfang der tiefergehenden Erforschung dieser komplizierten Rechtsstruktur des Reiches stehen. Aber einige grundlegende Sätze zum Abschluss darf ich noch anfügen. Diese Landeshoheit, dieses Jus Territorialis, Superioritas Territorialis, war ein Recht besonderer Qualität. Es war nicht Souveränität, es war etwas anderes. Wie Johann Jakob Moser schreibt, ein denen Ständen des Reichs zukommendes Recht vermöge dessen sie befugt seien, in ihren Landen und Gebieten alles dasjenige zu gebieten, zu verbieten, anzuordnen, zu tun und zu lassen, was einem jeden Regenten nach denen göttlichen Natur- und Völkerrecht zukommt. Insofern ihnen nicht durch die Reichsgesetze, das Reichsherkommen, die Verträge mit ihren Landständen und Untertanen, dieser alt- und wohlhergebrachte Freiheiten und Herkommen und dergleichen die Hände gebunden seien. Nach dieser Definition, die die Landeshoheit in ihrer im Wesentlichen abgeschlossenen Gestalt seit 1648 im Blick hat, lassen sich ohne weiteres das Recht der Fürsten und Stadtobrigkeiten über die in ihrem Bereich gelegenen hohen Schulen ableiten. Es resultierte eben, wie Moller, ein Reichspublizist, in Anlehnung an den entsprechenden Passus des Westfälischen Friedens formuliert, aus seiner allgemeinen Zuständigkeit für die weltlichen und kirchlichen Angelegenheiten. Es gab weder ein gegenstehendes schriftliches Reichsrecht, noch ein gegenstehendes Reichsherkommen, welches dem Fürsten verboten hätte, seinen Einfluss auf die Universität auszubauen oder auch überhaupt Universitäten zu errichten. Da diese Gründungen immer auf dem Willen des Landesherrn beruhten, waren damit die Universitäten gewillkürte Korporationen im Sinne Kirches nach deutschen Genossenschaftsrecht. Ihre Errichtung und Ausstattung mit Privilegien entsprach einem Vertragsabschluss, an den freilich de jure der Fürst gebunden blieb. Die üblichen kaiserlichen Privilegien bekräftigten diese tendenzielle Lösung der Universität aus einer vollständigen Verfügbarkeit des Landesherrn. Freilich ist bekannt, dass die Fürsten immer mehr ihren Einfluss ausdehnen konnten, ihre Superioritas Territorialis immer mehr festigen konnten und somit auch die Universitäten zusehends unter ihre Kontrolle bringen können. Den Schnittpunkt markiert vielleicht das Privileg für Halle Ende des 16. Jahrhunderts, als nämlich die Privilegierung des Kaisers durch den Landesherrn erfolgt. Ein Privileg übrigens, um das damals sehr lange verhandelt wurde. Es wurde aber, ich habe schon darauf hingewiesen, dass man hier sehr stark differenzieren muss, Einzelfälle genau unterscheiden muss und keine allgemeinen Aussagen machen kann, von einer linearen Entwicklung ebenso wenig ausgehen kann wie einer linearen Entwicklung jeder Einzelfälle. Das kaiserliche Privileg für die Universität hat einer neu gegründeten Hochschule Rechte und Immunitäten wie anderen Universitäten im Reich vermittelt für Halle, aber über den Kurfürsten von Brandenburg. Ein Sonderfall, der dann aber Schule machte. Es sind Fälle bekannt, wo sich Universitäten dem landesherrlichen Einfluss erfolgreich widersetzten. So gelang es Max dem III. Joseph nicht, den Kreis der Rektoren der Universität Ingolstadt auf Juristen einzuengen. Weitgehend blieb den Universitäten auch das Nominationsrecht für die Dozenten erhalten, wie eine Arbeit von Fritz Hufen über die verschiedenen Territorialuniversitäten zeigt, der hier versucht, mal die Entwicklung einigermaßen vergleichsweise zu betrachten. Auch die Erteilung der Privilegien war keineswegs eine Formsache, wie ich bereits sagte. Als Rechtsverband hat das Heilige Römische Reich auch im Hochschulwesen durchaus beachtliche Wirkungen noch gezeitigt. Und gerade bei der Untersuchung der verfassungsrechtlichen Stellung der Universitäten lassen sich wichtige Strukturprinzipien dieses manchmal so archaisch wirkenden Rechtsverbandes erkennen. An das mittelalterliche Sacrum Imperium erinnert die kaiserliche oder päpstliche Privilegierung, die auch den Korporationscharakter unterstreicht. Die gewandelte Verfassungssituation zeigt sich an der wachsenden Bedeutung des fürstlichen Einflusses auf die Universitäten, eine Folge der sich konkretisierenden Superioritas Territorialis. Nur durch eine sorgfältige Berücksichtigung dieser verschiedenen und sich sehr häufig widersprechenden Prinzipien im Einzelfall lässt sich die Rechtsstellung der Universitäten richtig verstehen. Danke. Vielen Dank, Herr Röck. Enzyklopädie, literarische Tradition, Humanismus, geistesgeschichtlicher Komplex und den Komplex Institutionsgeschichte und Begriffsgeschichte von heute. Wir könnten, glaube ich, heute nur einen Komplex abhandeln. Ich würde dann eine Zusammenfassung der Probleme von Herrn Dickerhoff und Herrn Röck zum rechtlichen und begrifflichen morgen vorher geben oder im Anschluss an Herrn Kwondam über die Typologie. Diceva la professoressa Böhm che sarebbe opportuno fare una specie di raccolta delle considerazioni relative alla storia del concetto e della Costituzione in rapporto alle relazioni di oggi e potrebbe farlo magari domani in legame con Quondam. Morgen Vormittag nur ein. Ja, quindi possiamo fare in questa maniera. E allora adesso, riattaccandoci al complesso che giustamente la signorina Böhm ha detto, enciclopedia, tradizione umanistica, senso lato geistesgeschichtlich, diamo la parola a Benzoni che l'aveva chiesta stamattina. Sarò brevissimo e mi permetto di rilanciare. Ecco, se parliamo un poco lentamente, in modo che sia possibile negli intervalli, non insagne ma rationis, di capire. Allora, Ser Kurz, riallacciandomi a quanto diceva giustamente con la nostra madre sul carattere effimero, fugace dell'Accademia e sulla relativa incidenza che l'Accademia in sostanza ha sui singoli personaggi pur rilevanti, mi permetto di riandare nella relazione del professor Vasoli a quel punto centrale sull'Accademia della Fama. L'Accademia Veneziana della Fama della metà del Cinquecento, nella quale si sente che proprio l'istituzione Accademia ha un'ambizione propositiva e configurante e onnicomprensibile. Nel contempo, questo empito d'ambizione e anche di configurazione del mondo viene meno nell'atto stesso in cui il suo fondatore, Federico Badoer, ha un incidente politico e finanziario nel contempo, donde si può concludere che sono grandi ambizioni, ancora di tipo rinascimentale, e una fragilità di supporto. E in realtà le posizioni così di tensione enciclopedica evidenziate dal professor Vasoli sono tensioni individuali, non più rapportabili a un contesto accademico. E ricordo che alla fine del Cinquecento, sempre a Venezia, c'è un tentativo di reprimere dell'Accademia della Fama, ed è l'Accademia della Fama o Veneziana Seconda, la quale naufraga nella più scialba banalità letteraria. Per dire, non hanno più niente da dire, non sanno più cosa dire. E questo naufragio avviene anche se dietro c'è probabilmente la figura del doce Marino Grimani. Probabilmente è evanescente anche la figura del doce. Allora resta anche un problema così percepire in questo periodo, che grosso modo è va dal 500, dal 600 e si affaccia al 700, se l'Accademia è qualcosa di nodale nei momenti fondanti, proposizioni, formulazioni, o rientra in un'abitudine di comportamento che può essere anche consolatorio, e nel contempo se uno dei problemi della fragilità dell'Accademia non consiste proprio nel suo rapporto subalterno nei confronti del potere, è un bisogno di legittimazione, il quale bisogno di legittimazione, una volta che non viene esaudito, fa sì che la tenuta, la compattezza dell'Accademia, a parte le inquietudini radicali individuali, paradossi individuali, venga meno. E se non sia a un certo punto abbastanza indicativo che lungo il 600 l'Accademia via via proliferi, e tanto prolifera quanto muore, nasce rapidamente, muore altrettanto rapidamente, e che un ricompattamento accademico degli intellettuali non avvenga invece nel momento dell'udito e sul terreno di una specificità professionale, laddove cioè vengono meno ambizioni di configurazione generale. E questo, così diremo, un approccio tra i tanti possibili che mi permetto. Direi, facciamo, in questo caso è meglio raccogliere tutto. Io farei però una brevissima considerazione, spero di non interpretare fraintendendolo Vasoli, perché altrimenti andiamo, secondo me, fuori strada. Parlando di enciclopedia, almeno alcuni di noi non intendevano che l'Accademia debba essere enciclopedica. Intendevano qual è il sistema del sapere, la gerarchizzazione delle discipline rispetto a cui, facendo delle scelte particolari, l'Accademia si colloca e tenta di procedere. Ecco, quindi enciclopedia in questo caso significa soltanto un'ipotesi di discipline gerarchizzate che crea fatalmente delle tensioni rispetto a cui, se il problema è posto, l'Accademia prende, durando fino a un certo punto, una sua scelta, perché a questo punto fatti universitari recentissimi sembrerebbero essere l'analogo di quello che denunciava poco fa Benzoni, dopodiché gli affanni della cultura si riproducono a moltissimi livelli. Ma adesso c'era, forse conviene allora che Vasoli risponda alla fine a questo punto. Quindi c'era Maccagni che aveva chiesto la parola e noi gliela diamo. Il discorso di Vasoli è stato molto ricco ed ha toccato molti punti per me di notevolissimo interesse. Molti punti su di un preciso versante che è quello della storia della scienza e della tecnica di cui mi occupo. In generale, però, le sollecitazioni che sono venute sono per me anche di ordine metodologico. Direi che un primo problema, quindi non come storico dell'idea, è quello di vedere se e quale sia la posizione che noi dobbiamo dare a delle affermazioni di principio che non hanno attuazione pratica e ad altre affermazioni che invece in qualche modo si realizzano. Si tratta quindi non soltanto di riscontrare, come dire, un'utopia di un certo discorso, ma vedere l'incidenza di questo discorso. Se teniamo presente questa distinzione, la prima derivazione che possiamo trarne è che in realtà, e qui non faccio altro che ribadire quello che ha detto Aurora Benzoni, le accademie esistono, funzionano, incidono in qualche modo quando sono appoggiate al principe, non al metodo, visto che va secondo e va avanti. Ed è il caso ovviamente dell'Accademia Fiorentina. Le altre accademie praticamente hanno inciso molto poco, diciamo, direttamente. Questa è esistita. Ed è esistita, casomai, proprio nella prospettiva dei problemi di cui ha il titolo della nostra riunione. Il dare impulso all'Accademia ha voluto anche dire stabilire un rapporto diverso con le istituzioni accademiche dello Stato fiorentino. Promuovere l'Accademia, deprimere lo studio pisano. Promuovere l'Accademia, deprimere più ancora lo studio fiorentino. Quindi in questo senso direi che un rapporto di due tipi può vedersi fra accademie e università. Da un lato il problema di come la formazione culturale degli accademici, che normalmente è universitaria, per l'Accademia degli Infammati di Padova molti sono poco più o addirittura ancora degli studenti dell'Università di Padova, anche se Vecchiotti come Piccoloni, tutto sommato, era ancora studente dell'Università di Padova. E quindi questo primo rapporto di come l'insegnamento universitario, sul quale purtroppo sappiamo ancora molto poco, abbia degli agganci con la posizione accademica, quindi la formazione degli accademici. L'altro problema, è il secondo, è quello di vedere invece come il programma di attività delle accademie si differenzi dal programma universitario. Direi che in questo momento lo schema universitario, almeno italiano, è ancora medievale. I curricoli sono ancora tutto sommato quelli medievali. Spesso, in qualche caso, è cambiato il vino, ma le botti sono rimaste le stesse. Nel caso, ad esempio, della facoltà di medicina, dove a insegnamenti con titoli tradizionali si sostituiscono contenuti nuovi. Nell'ambito della cultura rinascimentale, il problema della tradizione testuale dei medici è però diverso da quello delle altre scienze. Mentre per la matematica, per l'astronomia, per la meccanica abbiamo tutto sommato un ritardo nella conoscenza dei testi che non sono e non saranno di solito utilizzati nelle università, per i medici si comincia abbastanza presto, ancora nel 400, a fare traduzioni e revisioni sugli originali greci. Quindi in questo senso la presenza del materiale che viene utilizzato anche nell'università porta a una innovazione precoce e un'applicazione precoce dei sistemi storici, come giustamente diceva Vasoli stamane in sede di discussione, della filologia umanistica. direi di più che la cultura medica sui testi di Galeno e di Ippocrate, che noi ci ordiniamo chiamare medica, ma che in realtà non è medica, ma fa parte, come dire, di una visione antropologica che il Medioevo ha avuto, per cui tutto quello che interessava l'uomo, anche fisicamente, veniva studiato e poi non serviva assolutamente per l'esercizio della professione medica, dove c'erano le compilazioni, eccetera, eccetera, eccetera. La parte di astronomia, di meccanica e di matematica è di più lenta assimilazione, per cui l'umanesimo scientifico che si dà alle scienze esatte, diciamo così per intenderci più rapidamente, è del periodo, grosso modo, fine, ultimissimi anni del 400 e prima metà del 500. Quindi ci sono tutta questa serie di differenze. L'altro problema sul quale mi sembrava di, riagganciandomi a quanto dicevo all'inizio, di dover tornare, era che in realtà queste accademie, almeno così a una prima impressione, sono dei tentativi di rendere periodico, qui mi rifaccio con molto minore sensibilità e finezza ai problemi semantici additati stamani da uno dei nostri moderatori, al significato di accademia come semplice riunione. Si tratta in qualche modo di istituzionalizzare delle riunioni, cioè di trovare delle sedi più o meno stabili di comunicazione. Direi che però la comunicazione istituzionalizzata è spesso meno efficace di altre forme di comunicazione. Io penso che poco dopo l'Accademia degli Infiammati di Padova, nella stessa Padova, c'è quell'uomo che rappresenta uno dei sistemi maggiori di comunicazione dell'Europa con l'Italia, che è Vinelli, il quale non fa un'accademia. Lo stesso Mersenne non fa un'accademia. Ora, quando le accademie saranno istituzionalizzate, istituzionalizzeranno le vie di comunicazione e saranno non soltanto la corrispondenza epistolare, ma gli acta, quelle che poi saranno tutte le pubblicazioni periodiche ma tradizionali. Quindi in questo senso gli stessi programmi che troviamo in queste prime accademie altrove hanno degli esiti che sono più sostanziosi e più concreti, anche se non effettuati totalmente. Il programma di matematica dell'Accademia della Fama è ricalcato, direi tal quale, sul programma di Reggio Montano. L'elenco delle opere che Reggio Montano si propone di pubblicare a Norimberga è all'incirca, grosso modo, direi con poche differenze, quello che era l'intento dell'Accademia della Fama. Direi di più che l'Accademia della Fama in certe parti, come dire, propone la rifusione in una collana organica di una serie di testi che già circolavano ampiamente nel mondo culturale del tempo. Valga per tutti la citazione di quello che è in quel momento ancora un grosso monumento e un grosso stimolo alla ricerca matematica, che è il Commento di Proclo, primo libro degli elementi. Il Commento di Proclo è la chiave di una gran parte della matematica, diciamo veneta per spiegarci, della prima metà del Cinquecento. Ora, queste attenzioni sorgono in terra veneta perché hanno dietro di sé tutto un retroterra di cultura scientifica e matematica che è tipico della cultura fra il padovano e il veneziano. Il buon Bartoli, che forse, rispetto alla grande attività che avviene in quel mondo, è così, le pratiche di misura ce n'erano decine. Quindi direi è un'eco pallida e sbiadita di quello che è un interesse scientifico vivissimo in sede veneziana. Direi di più che addirittura qui troviamo anche presso gli editori, e ricordo soltanto l'attività di stampatore di Ermanno Rattolt, che torna al collegamento con Reggio Montano e così via, un catalogo scientifico che è fra i primi di tutta l'editoria. Tutta l'editoria del 400 e del 500, bisogna poi arrivare ai grandi editori di Norimbergo, di Basilea, per trovare delle produzioni che stiano alla pari. Quindi per me questo momento in cui le accademie cominciano a sorgere come forme spontanee di organizzazione sono un po' delle affermazioni di principio, delle indicazioni di interesse. Quando queste accademie avranno dietro di sé il supporto del potere, allora riescono effettivamente a incidere, anche perché, nel caso di Firenze esemplare, si promuove l'accademia e si deprime, lo studio. Forse era più agevole governare gli accademici che non governare i professori dello studio. Questo era un po', sempre stata una pessima genia, quella dei professori universitari. Io ho fatto qui una schizza di appunti. Ecco Aldo, per me, l'Accademia di Aldo è un'accademia che vive effettivamente dell'apporto quasi esclusivamente umanistico e letterario. In tutto il catalogo di Aldo le opere scientifiche sono due: il De Expedendis et Fugendis Rebus, citato da Vasoli stamattina, di Giorgio Valla, uscito postumo a cura del nipote, e poi gli Astronomici Veneris, pubblicati, non mi ricordo più così, nella stessa collezione di Aldo. Che effettivamente io non sono ancora riuscito a capire perché li abbia pubblicati. Perché erano nella biblioteca di Giorgio Valla? Perché erano nella biblioteca. Questo indubbiamente può essere la motivazione. Cioè nella biblioteca di Alberto Terzo Pezzo. Sì. Questo è vero, perché anche ci sono le dediche, eccetera, allora si torna a un discorso complessivo. Io credo di non avere altre questioni. Grazie. Natali? Ich habe Eindruck, dass Sie im Augenblick schon Vorschläge, die uns bevorstehen, diskutieren. Deshalb möchte ich gerne auf den Vortrag, den wir eben gehört haben, zurückkommen, mit zwei Fragen an Herrn Dickerhoff. Ja. Habe ich das? Nein, Herr Kraft. Wir hatten nur, es war die Bitte, noch die geistesgeschichtliche Diskussion, literargeschichtliche Diskussion zum Vortrag von Herrn Fasoli abzuschließen und dann den Komplex Institution und Begriffsgeschichte der Akademie aufgrund der Abgrenzungen, die Herr Dickerhoff und Herr Röck gegeben haben zum Universitätsbegriff, mit der Typologie von Herrn Grundam fortzusetzen. Aber es ist, ich hätte dann auch noch Fragen. Vielleicht ist es gerade gut jetzt. Ja. Ja. Es geht vieles verloren. Ja. Ja. Einige Dinge noch nicht ganz klar geworden. Jedenfalls für mich nicht. Der Punkt ist immer weniger auf die Statuten und auf die Pläne, sondern auf den Inhalt, was tatsächlich gemacht wurde. Und dazu eine Frage, Herr Dickerhoff, Sie sagten, dass im Laufe des 17. Jahrhunderts die alte propädeutische Funktion der Artistenfakultät an eine philosophische Fakultät übergegangen ist, die jetzt nicht mehr als Voraussetzung des Studiums der höheren Fakultäten notwendig war. Das heißt doch aber wohl nicht, dass die philosophische Fakultät ein in sich geschlossener Ausbildungsgang gewesen ist, sondern dass jetzt die Fächer der philosophischen Fakultät für die Hörer der anderen Fakultät fakultativ gemacht wurden, die also diese philosophischen Fächer neben ihrem Studium machen mussten. Das ist die eine Frage. Die andere Frage betrifft die Einrichtung der Göttinger Gelehrten Gesellschaft als eine Akademie neben der Göttinger Universität in den Gründungsabsichten von Albrecht von Haller dargestellt als etwas, was die Universität ergänzt. Sie haben gesagt, Albrecht von Haller hat damit die Forschung aus der Universität herausgenommen und neben die Universität in die Akademie gelegt. Ist es nicht so, dass das Bestreben Hallers war, die Forschung endlich mit der Universität zu verbinden und deshalb alle Universitätsprofessoren pflichtweise auch in die Akademie zu setzen, wo sie forschen sollten? Zur ersten Frage. der Vorgang, den hat zu tun, deutlich zu machen, dass man hier differenzieren muss zwischen dem katholischen Bereich mit dem jesuitischen Unterrichtssystem und dem protestantischen. Im katholischen Bereich bleibt bis zur Aufhebung des Jesuitenordens 1773 die philosophische Fakultät, die ja die artistischen Fächer, die Sprachen, ans Gymnasium abgegeben hat, mit dem Kernbestand Logik, Physik, Metaphysik, Geschichte, eventuell und Ethik, ein nach drei Jahrgangsstufen gegliederter Kurs von drei oder zwei Jahren. Das bleibt obligat in Zwischenstufe, das hat er weiter im 19. Jahrhundert in den Studieneinrichtungen bei Bayern gleich in den Jahren. Das bleibt bis 1848, in Bayern so ähnlich auch. Im protestantischen Bereich wird die Obligation auf einen philosophischen Kurs aufgehoben. Die ganze Fakultät entwickelt sich in ganz anderer Weise. Auch hier ist es so, dass das Gymnasium als Vorschule vorausgesetzt wird, aber dann wird im Verband mit dem Fachstudium das Studium in der Philosophischen Fakultät betrieben. Diese Philosophische Fakultät hat ein ganz anderes Gesicht, ein moderneres Gesicht als diese dreistufige der Jesuiten. Sie sind etwa 18 bis 20 Professoren, der Historiker, der Rhetoriker, der Poet, der Logiker, der Metaphysiker, der Physiker, hier der Mathematiker, diese ganze Reihe von Disziplinen vertreten, die bei den Jesuiten zum Teil am Gymnasium liegen und zum Teil in den Überfachkreisen von Jahrgangsstufen etwa Physik subsumiert werden. Diese vielen Disziplinen können ausgewählt werden, und bei der Mediziner wird sinnvollerweise einen starken Anteil naturwissenschaftlich vorlesen hören, im Verband mit seinem Fachstudium. Der Jurist hört Naturrecht und Ethik und hört Geschichte vor allem. Es ist also ein Integrationsfachstudium mit den philosophischen Hilfsdisziplinen gegeben, sodass eben auch da die wissenschaftliche Entfaltung der Disziplin in der Philosophischen Fakultät in ganz anderer Weise von sich gehen kann als im Jesuitischen Akademie. Der zweite Fall, Albrecht von Halle und die Akademie Göttingen. Die Göttinger Akademie ist in der Tat ein gewisser Sonderfall. Insofern war das Zitat, das allerdings sehr kritisch ist, etwas einseitig ausgewählt. Ich möchte aber daran erinnern, dass die Communis Opinio der Universität Schriftstellerei im 18. Jahrhundert ist, dass die erste Aufgabe des Professors sei zu lehren, die Erweiterung der Wissenschaften sei nicht seine Aufgabe. Ich erinnere an Michaelis, den ich zitiert habe, der ein vierbändiges Werk Beschreibung der protestantischen Universität in Deutschland vorgelegt hat, 1768 bis 1772. Er schreibt, manchmal ist es gut, wenn die Professoren nicht forschen, keine Innovationen machen. Denn was gibt es, wenn die Theologen Innovationen bringen? Erano state due domande che aveva fatto il professor Kraft. Una riguardava la destinazione di certi insegnamenti nelle facoltà filosofiche e il problema di certi insegnamenti esclusi o facoltativi. E la risposta è stata che certi corsi venivano, per così dire, scelti dai gruppi dei giuristi e dagli altri con una specie di integrazione. La seconda domanda riguardava proprio la citazione di Haller e la sua dichiarazione a proposito del, da una parte, l'insegnamento e dall'altra la promozione e l'ampliamento. E il professor Kraft faceva osservare che la dichiarazione di Haller mirava proprio a questo, non già a escludere la ricerca dal mondo universitario, in quanto impegnava, nel caso della Göttinger Gelehrten Gesellschaft, il professore idealmente, attraverso l'accademia, ad assumersi non soltanto soltanto la parte di insegnante, ma anche la parte di promotore e ampliatore di conoscenze di scienza. La risposta a questo proposito è stata che Haller è stato scelto come un caso tipico, ma nello stesso tempo anche anomalo, perché nella scrittura, nella communis opinio, viceversa, vigeva piuttosto l'idea della separazione, quindi quella di Haller era una risposta specifica, e la citazione finale era a proposito proprio del fatto che ampliamento significa anche innovazione, e che cosa significherebbe l'innovazione o che cosa significava nel campo della teologia. Più o meno. Una domanda proprio da estraneo e incompetente. Il problema della trasformazione dell'università in scuole professionali, sempre più, cioè può aver inciso in questa direzione. Cioè, man mano le università hanno come scopo la formazione di un centro burocratico, per esempio per i giuristi, questo è il primo esempio che mi viene in funzione dell'organizzazione dello Stato moderno, eccetera. Ecco, allora la funzione di ricerca trova sbocchi, diciamo, non dico separati, ma distinti da quello che invece è la funzione non di allargamento, cioè può esserci accanto alla preoccupazione dell'eresia, giusto, cioè dell'innovazione come possibile fonte di eresia, anche la possibilità dell'innovazione come diciamo discussione dell'ordine stabilito che ormai ha trovato la sua espressione in uno stato forte, in uno stato sull'umanità. La pongo solo, scusate se nella quarta battuta è di constellazione da università und Akademie an einem Ort lagen, also der Akademiker, der forschen soll, zugleich an der Universität lehren kann, ist in Deutschland der Ausnahmefall. Er trifft im Wesentlichen nur in Göttingen zu und in Erfurt, während in allen übrigen Fällen liegen die großen staatlichen Akademien, die, um auf den Beitrag einzugehen, die Mittel hatten, zu forschen und die dann auch beständig waren, nicht so fluktuierend wie diese privaten Gesellschaften. Die großen staatlichen Akademien liegen in der Regel nicht in Universitätsstädten, etwa Berlin, das er erst 1812 12 an Universität erhielt, und in München abgedrängt von der Universität, die in Ingolstadt lag. Ein anderes Problem ist es, dass die Akademiebewegung, die Bewegung der Wissenschaftsakademie in einem gewissen Umfang auch ein Ansatz der Universitätsreform darstellt. Ich möchte es nur ganz kurz andeuten, weil das sicherlich im Zusammenhang mit Herrn Kammerstein zur Sprache kommen wird, insoweit, als man sich Gedanken macht, wie der künftige, nicht nur der künftige Jurist, der künftige Mediziner, der künftige Beamte ausgebildet wird, sondern auch der künftige Wissenschaftler. Er muss einen Ort haben, wo er über das normale 3- oder 4- oder 5-jährige Studium hinaus noch ausgebildet werden kann. Und in diesem Kontext entstehen Pläne, die in die Nähe der Akademiebewegung kommen. Die ersten Pläne für die Göttinger Akademie sind ja von Monsheim schon bei der Gründung der Universität konzipiert. Und dort ist die Akademie ein Gremium von Adjunkti der Universität, die besoldet werden, damit sie in der Lage sind, sich wissenschaftlich weiterzubilden. Das ist eine Novität, weil bis dorthin die Universität recht wenig für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses getan hat. Eines wissenschaftlichen Nachwuchses, der sich qualitativ von dem normalen Beamtennachwuchs differenziert hat. Ich möchte einige Randbemerkungen machen, Herr Professor Dickerhoff. Da sind zunächst einmal die Ritterakademien, die sowohl Sie als auch der Herr Professor Böhm ein bisschen abqualifiziert haben. Die österreichischen Ritterakademien haben juristische Studium gehabt, allerdings kein Doktoratstudium. Nicht? Aber eines bis zum Staatsexamen würden Sie sagen, dass er so berechtigt hat zum akademischen Staatsdienst. Übergeführt ist diese ältere Form der Ritterakademie dann im 19. Jahrhundert in Ungarn in die sogenannten Rechtsakademien, die auch Philosophisches mit Juristischem vereinen und zum Staatsdienst legitimieren. Das Zweite, was ich anführen möchte, ist eher was Lustiges. Sie haben erzählt, dass die Wiener Universität sich gerne ein Archigymnasium genannt hat. Der Rektor hat sich gerne Archigymnasiarcha nennen lassen, was noch schöner ist. Dann zu den äußeren Zeichen. Sie haben ein bisschen erstaunt gesagt, ja, diese Gymnasien haben sogar das Zepter gehabt. Nun, in der Deutschen heißt es ja lange Zeit nicht Zepter, sondern Virga. Und bekanntlich hat man im Mittelalter das Rutenfest gefeiert, wo die Virga geholt worden ist. Natürlich war sie zunächst aus Haselnussstrauch oder so einem anderen Holz. Aber im Prinzip, glaube ich, besteht doch heute kein Zweifel mehr. Wir haben noch dieses gewisse ethische Prinzip, es darf nicht sein, weil wir es nicht haben wollen, vergessen. Aber das war eine Rache. Etwas anderes, was ich gerne in die Diskussion überwinde, ist Folgendes. Es ist betont worden, zu der Universität gehört die Fakultas. Ich würde sagen, die Fakultas gehört doch eigentlich zur Fakultät und nicht zur Universität. Ist es wirklich so, dass Ingolstadt als Universität promoviert hat, oder haben die Fakultäten in Ingolstadt promoviert? Das ist eine Frage. Ja. Und da steigt mir etwas auf, das ich so mir angelesen habe. Es hat doch insbesondere in Italien Kollegien gegeben, Kollegien, Doktorenkollegien, die außerhalb von Universitäten bestanden haben. In irgendwelchen Städten haben sich irgendwelche Juristen in den Medizin zusammengeschlossen und haben auch manchmal ein kaiserliches Privileg zu promovieren bekommen. Es gibt solche Privilegien von Herrn Fünften und von Herrn Dritten. Also, das ist eine merkwürdige Form des Projekts, das passt zum Professor Grondam, seinem akademischen Problem dazu. Denn Kolleg kann jetzt auch sein, eine Bürse oder etwas Ähnliches wie eine Bürse, ein College im amerikanischen. Es kann sein, die Lehrerversammlung, und es kann auch sein, die Vorlesung, nicht? Also da ist ein ähnlicher Komplex der Vielfältigkeit. Diese Bezeichnung Kollegium aber mit der Fakultät für Architektur und Kultur zur Fakultät werden, hat mir ein bisschen gefehlt, es sei denn, es ist mein Gedankengang ein Stoßer gewesen. Danke für Fragen. Die mir gegenseitig antiquatisiert. Ich habe die Ritterakademie nicht abgewertet, sondern habe nur festgestellt, dass sie keine Promotionsrechte hatten, genauso wenig wie die akademischen Gymnasien, dass sie im Territorium, im Lande, völlig ausreichende Ausbildung. Ich habe ja darauf hingewiesen, wie eng und merkwürdig sich der Universitätsdrang an den kaiserlichen Privileg der Promotion festgeht. Virga Scepter. Ich weiß, es ist ja dieses Buch von Pars, weil der Pars Insignia Universitatum Zentrum Universitatis, Entschuldigung, in drei Bänden erschien, der letzte Band 1979 Fortun herausgegeben. Das Zentrum heißt sicherlich Virga, aber die Rechtsbedeutung geht unendlich viel weiter. Die Virga ist das Hoheitszeichen des Rektors dieser Schule und nicht vom, in aller juristischen Literatur wird das nicht von der Befugnis zu strafen, von einer disziplinären Befugnis, also von der Rule abgeleitet, sondern von einer jurisdiktionellen, die entweder auf dem Weg der kaiserlichen Privilegierung oder auf dem Weg der landesherrlichen Privilegierung kommt. Ich glaube, also Virga-Sektor reicht wesentlich weiter als eine bloße Schüler. Barbarus-Sektor, der Barke, ja, der ist Sektor. Ja, ist nicht so, dass das Rektor-Sektor der Barke ist, aber das Sektor des Rektors, des Gymnasiums ist der Barke. Ich glaube, man muss wohl stärker von der juristischen Qualität her. Und ich glaube nicht, dass es hier ein Zuchtrecht symbolisiert, sondern eine landesherrliche Privilegierung. Das Gymnasium Illustre, das ja damit zum Ausdruck bringen, dass hier eine besondere landesweite Privilegierung im Hintergrund steht. Ja, jetzt haben aber einige Universitäten haben ein mündliches Gericht und andere haben es nicht. Manche haben sogar das Hochgericht. Ich glaube, wir sollten die Diskussion zunächst doch etwas strukturieren, bevor wir in ganz spezielle Fragen eintreten. Denn ich weiß, wie schwer es für meine deutschen Mitarbeiter ist, wenn zu spezielle Dinge des italienischen Raumes schnell abgehandelt werden. Umgekehrt aber gilt dasselbe. Und darum möchte ich doch auch meine deutschen und österreichischen Mitarbeiter bitten, vielleicht ganz spezielle Probleme, die sehr grundsätzlich sind, dann an Ort und Stelle zum juristischen und zum typologischen Komplex zu behandeln und zum anderen geistesgeschichtliche Probleme des Humanismus als einen Komplex zu behandeln. Ich könnte mir denken, dass wir morgen zum Abschluss des Problems Akademie und Humanismus kommen und dass wir morgen zum Abschluss auch zum ersten Abschluss kommen des Problems Akademie, Universität und rechtliche Fundierung, denn das scheint mir ein ganz wesentliches Problem. Ich möchte nicht die Diskussion hier abschneiden, aber etwas ordnen. Denn wir haben jetzt zwei völlig verschiedene Komplexe behandelt. Und das ist für auch Herrn Kollegen Raimondi, der es exzellent macht mit der Übertragung, nicht so einfach. Der Gerechtigkeit halber darf ich vielleicht ganz kurz doch nur in drei Sätzen hinweisen auf die beiden Diskussionsbeiträge meiner italienischen Kollegen, die nämlich zum letzten Problem sehr interessant sind. Nämlich erstens der Hinweis auf die erheblichen politischen und finanziellen Motive für die Gründung oder bei den Gründungen von Akademien, speziell der Gründung der Akademie von Venedig, und zwar im Zusammenhang mit der Entfaltung des Buchdrucks, Print. Zweitens der sehr wertvolle Hinweis, der uns auch wieder weiterführt, zu den grundsätzlich verschiedenen Aufgabenbereichen von Universität und Akademie im italienischen Raum, so habe ich es verstanden, nämlich die Universität in der Tradition der mittelalterlichen Wissensvermittlung als Schule, die neuen Akademien mit der klaren Aufgabensetzung, die aus der kritischen Philologie hervorkommt, nämlich die Aufgabe der Textinterpretation, die Aufgabe zum Zweck der Textinterpretation und der Editionsarbeit, Koordinierung der Gelehrten, das Ziel, die Kommunikation für einen ganz bestimmten philologischen Zweck zu institutionalisieren. Ich glaube, habe ich es so richtig verstanden? Ja, sehr interessant, ja. Prima di ritornare al discorso istituzionale, ma qui è tutto istituzionale, tutto, no? C'erano ancora, perché non si sentano sacrificati, iscritti Natali e De Capitani per riprendere il discorso Vasoli. Poi ritorniamo di nuovo, se non ci sono altri, alla appassionatissima e terribile. Giusto? Proprio. Avrei finito le due brevi domande, una al professor Vasoli e una al professor Liebermann. Credono entrambe nel tema di questa sera. Per il professor Vasoli, lui ha detto, se ho ben capito, che una grossa tendenza di queste accademie è quella di progettare una nuova immagine del mondo e anche di diffonderla attraverso vari metodi in un pubblico più vasto. A questo scopo, per esempio, l'Accademia Padovana degli Infiammati sviluppa gli studi della retorica. Questi studi di retorica invece non sono stati ricordati così con tanta importanza per le altre accademie, quella fiorentina e poi nel caso di Patrizi, per i quali invece è stato ricordato l'interesse per una nuova dottrina politica, un nuovo approccio alla politica, il quale tolga le occasioni di scontro e porti alla pace e alla concordia europea. Vorrei chiedere, è possibile quindi vedere l'influsso di due differenti correnti filosofiche e di due differenti valutazioni delle opinioni degli Ennox in queste due correnti? Da una parte la rivalutazione della retorica, che va con la valutazione degli Ennox, cioè la valutazione della retorica nell'ambito aristotelico e della filosofia pratica. Dall'altra, questo progetto di una nuova scienza politica, certa, sicura e che non dà luogo a scontri, nella tradizione maggiormente platonica. Molto più brevemente per il professor Dicono. Lui ha detto che per un certo periodo, per 100 anni circa, in Germania si usa il termine accademia per università e si è riferito... 100-150 anni. Sì, sì. Si è riferito a fonti direttamente greche, cioè questo termine viene ripreso direttamente non dalle accademie italiane, ma dall'Accademia Platonica. Platonica è stata ripresa dall'Accademia Italiana. Sì, ma è sempre la stessa motivazione. Sì. È così, ecco, vorrei sapere quale immagine avevano dell'Accademia Antica in quel periodo. È possibile pensare a un ritorno dell'ideale del Biostereticos, per esempio? No, non credo. In termini umanistici. Finite le domande. De Capitani. Ja, eine Frage wurde ja bereits im Vortrag und in der Diskussion aufgeworfen, die Frage nach der unterschiedlichen Entwicklung der Akademie, der Begriffsakademie im Raum nördlich der Alpen und in Italien. Und hier scheint mir eine Frage wesentlich zu sein, auch für die weitere Diskussion, nämlich die Frage, welche Kreise waren die Träger der Bildung? Denn hier scheint es mir eben wesentliche Unterschiede zu geben. In Italien richteten sich ja die Akademien, wie wir gehört haben, an ein so Teil außer universitäres Publikum, deshalb auch diesen Willen, die Wissenschaft zu verbreiten, auch in der Volkssprache zu verbreiten. Ansätze, die nördlich der Alpen, also in Deutschland und in Frankreich, doch erst im 17., Ende 17. Jahrhundert kommen. Ich frage mich, ob hier nicht eine wesentliche Frage eben die Frage nach den Trägern der Bildung wäre, ob ein anderer sozialer Kontext der Bildung in Italien als in Deutschland besteht. Wie weit gehört die Bildung zum sozialen Status einer deutschen Oberschicht, einer italienischen Oberschicht? Ich glaube, dass hier eine wichtige Frage wäre, die heute verschiedentlich so aufgetaucht ist und der man weitergehen sollte. La domanda ultima riguarda un chiarimento ulteriore nella differenza di sviluppo del concetto di accademia nell'area tedesca e nell'area italiana che emerge di continuo dai nostri confronti, che corrispondono un poco a quello che in linguistica si chiama un'analisi contrastiva. Dall'altra parte, il problema per tornare in Italia di quali sono i gruppi, le cerchie portatori della cultura che si muovono verso il mondo accademico, se questo mondo accademico in parte sembra anche definito da un pubblico extra-universitario. In ogni caso, riemerge di continuo, osserva la domanda-osservazione di De Capitani, un problema che è conveniente che sviluppiamo, che è quello del contesto sociale. Io mi permetterei di aggiungere un ultimo elemento che probabilmente a me capita di osservare mettendomi nella specola del primo Seicento e che invece non sono in grado di chiarire per il periodo precedente. Ed è il problema che un'accademia nella quale si ponga la questione degli strumenti, in quanto le sue conoscenze sono definite da strumenti, importa anche un nuovo rapporto con entità pratiche che sono artigiani ed altri, e quindi un nuovo sistema di rapporti che sono anche tensioni. E ho la sensazione che in questo caso ci sia di mezzo anche il problema delle accademie artistiche, ma in questo caso proprio gli artisti, poiché cambia lo statuto anche dell'artista, e basta che io ricordi ancora la ricerca classica di Panofsky proprio sul problema dell'artista, la nozione di genio che comincia ad apparire e che quindi distrugge una certa contrapposizione di meccanico ed altro, perché anche questo significa un'altra apertura. Però io la osservo, per difetto di conoscenza, soltanto in certe aree, le quali poi sono a loro volta travolte, perché non c'è dubbio che si tratta di tentativi effimeri. Però i tentativi effimeri possono essere di due ragioni. Ci sono i tentativi effimeri che muoiono perché non colpiscono nulla, e ci sono i tentativi effimeri che muoiono perché si scontrano con dei problemi duri e reali. I primi sono molti, i secondi sono pochi. Se dovessi dare retta a certi storici dell'arte, direi che solo dei secondi si deve fare storia, ma per capire i secondi bisogna fare storia anche di tutti gli altri. Ma chiedo scusa, adesso sta a Vasoli di rispondere. Dunque, io rispondo subito a Benzoni. Beh, dice, la carattere effimero delle accademie, e le accademie hanno sempre una vita abbastanza breve, spesso. Ma perché hanno una vita breve? Ma io direi che il problema centrale della cultura, della vita intellettuale italiana del tardo 400, poi del 500, è costituito proprio dalla formazione di nuovi ceti intellettuali, che sono ceti intellettuali che hanno un carattere molto diverso da quello precedente. E mi spiego. In fondo, l'intellettuale che arriva fino, insomma, in gran parte alla metà del 300 ha uno status preciso sociale. È in gran parte inserito nelle università. Se non è un universitario, è molto spesso o un giudice o un notaio, cioè fa parte di istituzioni corporative, ha uno status preciso, organico, nel quale è collocato. Gli intellettuali che cominciano a emergere alla fine del 400, ma nel 500, non hanno più uno status sociale. Che status sociale hanno i molti letterati italiani del 500 che si muovono tra le case tra le tipografie, fanno da precettori nelle case dei signori, vanno nelle corti, si muovono, non hanno più uno status sociale proprio. Non hanno un centro di aggregazione proprio, qual era quello rappresentato dalle università e dalle istituzioni corporative. E proprio sentendo proprio quello che hanno detto così finemente i colleghi tedeschi, risulta molto chiaro che l'università è rimasta sempre in Italia, a lungo, nonostante gli interventi poi dei poteri, una istituzione corporativa come lo è stata in Germania. Direi che l'università è stata, è sempre, finché esisterà, sarà sempre una istituzione corporativa. L'università è anche oggi una istituzione corporativa, si voglia o non si voglia dirlo. Quando uno dei principali rappresentanti di una vera e propria cosca corporativa che si affermò in Italia durante il fascismo lanciò la parola d'ordine dei professori universitari, erano dei baroni, Ist invece un'affermazione che nascondeva la realtà del fatto che non erano dei baroni, ma dei capi maschi corporativi, cioè erano dei detentori di botteghe corporative. L'università non è feudale, è corporativa. E l'università è stata sempre una corporazione. Vive sempre in una struttura corporativa. E i rapporti sono corporativi, tanto è vero che nonostante tutte le rivoluzioni sessantottesche, eccetera, si sono ricostituiti tutti i rapporti corporativi nell'università, la quale ancora oggi vive corporativamente. Lo dici compiaciuto o amareggiato? Lo dico perché non si capisce. Lo dico. No, è bene. No, io non è sono, bene. Non sono né compiaciuto né poi amareggiato. Poi sei di là. Lo considero una situazione che fa. Una situazione che fa. È questa. Dunque, sono situazioni corporative. Ora, questo centro di intellettuali che non è organizzato nelle corporazioni, che non è corporativo, deve trovare dei centri di aggregazione. E quello che colpisce proprio nella vita intellettuale di questi numerosissimi, che sono numerosi poi, intellettuali italiani, è l'estrema mobilità. Mobilità anche di attività, il passaggio da un'attività all'altra. Si passa da fare lo storiografo del principe a fare il precettore in case nobiliari, a fare poi magari il redattore, si direbbe oggi, di casa editrice, a fare quel lavoro di poligrafi che fanno largamente, appoggiandosi a un'attività economica di grande importanza e sempre crescente. Quindi si capisce che tutto questo movimento intellettuale provoca anche proprio la continua farsi e rifarsi delle accademie. Perché queste accademie muoiono e rinascono continuamente? Perché ci sono spostamenti, mutamenti, ci sono conflitti interni che portano alla fine delle queste istituzioni, le quali hanno, e questo è il punto interessante, hanno un carattere privato. Cioè nascono quasi sempre come istituzioni private. Sono gruppi di persone che si riuniscono perché hanno degli interessi comuni, perché vogliono verificare certe posizioni. E quello che interessa è che però queste persone, in fondo, tendono a fare un lavoro comune, cosa che non era concepibile negli statuti universitari. Che un medico potesse fare lavoro in comune con un teologo, con un umanista, non era concepibile. In fondo, alle strutture rigide, alle distinzioni corporative molto rigide universitarie, si contrappone in questo ceto un po' di fuori norma, di fuori Stato, l'idea di questa collaborazione, che sarà naturalmente molto spesso impiantata su basi fragili, siamo d'accordo, ma l'idea che uomini che hanno interesse, preparazione, formazione, gusti diversi, si incontrino, cerchino di mettere insieme le loro idee, di discuterle è un fatto nuovo, a mio parere. È un fatto nuovo rispetto alla struttura precedente. In fondo direi che la prima volta che questo si verifica è in parte in certe scuole umanistiche, perché già questo si verifica in certe scuole umanistiche. Ma si verifica soprattutto, per esempio, già nella stessa Accademia Piciniana. In fondo Piccino raccoglie intorno a sé persone di tutti i tipi, letterati, va bene, teologi, perché ci sono anche dei teologi, anche importanti. Ci sono medici, uno dei fratelli Benevieni, un celebre medico, ci sono poi mercanti, uomini politici, cioè gente che si riunisce, perché in fondo c'è questa tendenza a trovare un punto comune di discussione e anche poi a cercare una visione comune. E questo fa rinascere questa istituzione che Piccino chiama appunto Rappellati, chiamandosi certamente, giustamente, proprio alle fonti greche, accademia, e dandogli uno statuto, questo è molto interessante, uno statuto non formale, che Christeller, giustamente, e questa è stata una grossa osservazione che fece Christeller molti anni fa, se si avvicina a qualcosa, si avvicina a quello delle confraternite religiose laiche, perché ha una struttura molto simile, il tipo di discussione, di lettura, di letture libere, di commenti liberi, il simposio, ci sono molte cose che erano comuni alle confraternite laiche, specialmente a Firenze. Secondo punto è che appunto queste accademie si formano e si riformano. Quello che mi importava sottolineare a me non è tanto questa efficacia di questa accademia, ma il modello, cioè il modello dell'incontro delle persone. Il fatto che stiano insieme teologi, appunto, medici, geometri, matematici, che si incontrino e cercano di fare un certo lavoro comune, dietro il quale, questo è un punto che mi sembra importante, nel Cinquecento si delinea una realtà abbastanza corposa. Io ho parlato proprio apposta prima di tutto dell'Accademia Andina, perché non bisogna dimenticarsi che questa Accademia si riunisce intorno a una grossa impresa editoriale, che fu anche una grossa impresa economica, fatta in parte con i soldi di Alberto III Pio, in parte con i soldi stessi di altri, in parte con soldi di altri contributori veneti, e che si risolse in un grosso successo. Fu un grosso successo. Come in sostanza questi uomini che si muovono intorno all'Accademia della Fama sono quasi tutti, se uno va a vedere, gente che lavorava in questa grossa attività economica veneziana, che è la stampa cinquecentesca, dove gente che sforna decine e decine di volumi che hanno avuto una larga circolazione. E quello che mi interessa non sono, è vedere un po' quello che è nato da questa Accademia. L'Accademia degli Infiammati non dura molto, però cosa esce da questa Accademia? Escono una serie di discussioni che poi si concretano in testi che hanno avuto un'enorme fortuna. Se uno pensa alla fortuna che ha avuto il libro dello Speroni sulla Lipa, che arriva fino in Francia perché Dieu Bellesse li fa esattamente nella Défense ai testi dello Speroni, se uno pensa ai testi, alla diffusione enorme che sono stati, si trovano dappertutto, non c'è biblioteca italiana che non abbia esemplari e esemplari delle opere di Francesco di Alessandro Piccolò, personalità che noi consideriamo, insomma, viene considerata come un minore, ma cosa leggeva la gente? Noi molte volte facciamo una storia della cultura un po' singolare. Io per esempio dico qui una butata, ma che mi sembra reale, credo che nessuno capirà niente della vera e propria formazione, livello mentale, modi di pensare della classe, di una parte notevole, cospicua, della classe media intellettuale e anche di una parte della scuola, della classe dirigente italiana, se invece di andare a guardare i programmi della riforma gentile, i testi proposti, prende e va a vedere i testi che si leggevano realmente nelle scuole, cioè i Bignani, perché la cultura di gran parte della classe intellettuale italiana, semi-intellettuale, media, la classe che è andata a fare la burocrazia, eccetera, è andata fatta non sui testi, ma sui Bignani. I testi che circolano sono molto spesso assai diversi da quelli grandi. La massa delle persone acculturate non legge i testi direttamente, li legge molto spesso attraverso riduzione e deduzione. Io vorrei sapere chi ha letto Freud, pochissime persone, ma moltissime hanno letto le tantissime riduzioni di Freud e circolanti. Chi ha letto Il Capitale di Marx? Per la miseria, è uno dei libri meno letti del mondo. Credo che molte persone, iniziata la lettura del primo libro, si siano fermati lì e basta. Però sono circolate centinaia di migliaia di riduzioni attraverso cui la gente si è fatta l'idea di una domanda corretta. Così Alessandro Piccolomini, per esempio, nel Cinquecento è diventato un po' l'educatore di una certa classe abbastanza diffusa, credo, di mercanti, uomini di affari, anche funzionari, eccetera, che leggevano, e cosa leggevano? Moltissimo, leggevano questi libri di diffusione. Chi voleva farsi un'idea della fisica di Aristotele non prendeva mica un uomo medio, insomma, una persona con interessi culturali, non andava a prendere né la fisica di Aristotele né i commenti dei grandi commentatori greci, prendeva la riduzione italiana di Alessandro Piccolò. Questo è il punto fondamentale da prendere. Ecco, il punto su cui, e quindi questi due sono in pari punti importanti, la formazione di una letteratura di diffusione abbastanza notevole, abbastanza interessante, e poi l'abitudine, la tendenza, già il profilarsi di una istituzione in cui si raccolgono persone di diversa formazione mentale, tentano un lavoro in comune, propongono edizioni di testi, eccetera. Quello che diceva poi l'amico Maccagni, io sono d'accordo che in fondo la cultura di queste persone non è una cultura scientifica a altissimo livello, non lo sarà mai. Se andiamo a vedere le enciclopedie seicentesche, le grandi enciclopedie seicentesche, non ci troviamo mica poi cose molto grandi, in fondo. Ci troviamo quasi sempre, appunto, delle, come sono tutte le enciclopedie, delle compilazioni di testi già fatti. Compilazioni che non innovano, l'enciclopedia non può essere innovatrice in gran parte, l'enciclopedia mette in circolazione dei resumé naturalmente, mette in circolazione un complesso di idee che stanno correndo, però è uno strumento di affermazione di queste idee. E avrei qualche dubbio su quello che ha detto Marcagni sopra il carattere esclusivamente letterario dell'impresa Alpina, ma l'altro pubblica anche altri testi, vero? Pubblica anche Euripide, pubblica anche Galeno. Vabbè, ora si può discutere se Galeno sia scienza o no, per gli uomini di quel tempo era certamente scienza. E non bisogna dimenticare, a proposito degli interessi matematici, anche dell'Accademia della Fama, allo scarsissima importanza che la matematica aveva invece nell'università. Mi pare che Rosa abbia dimostrato che sempre nell'ambiente dell'Accademia della Fama si muovevano anche quei primi professori che proprio a Padova cominciano a discutere sull'importanza delle matematiche e sul fondamentale significato della, per esempio, dimostrazione matematica, eccetera, per parole, eccetera. Oh, per quanto diceva appunto Natali, la questione della retorica. La questione retorica è molto importante nelle accademie, anche perché è una questione comune. Il linguaggio in cui questi testi, gran parte dei testi naturalmente di diffusione, testi di carattere, come dire, divulgativi, sono sempre retorici. Naturalmente, perché non si può mai aspettare che un testo scientifico abbia un carattere divulgativo o che un testo divulgativo sia scientifico. In genere il testo divulgativo è una versione retorica, naturalmente, del testo. E la grande intelligenza, secondo me, proprio del Speroni, che è un uomo di grande intelligenza, di grande acutezza, è proprio in quell'affermazione, quando scrive che in fondo per la maggior parte delle persone non valgono le dimostrazioni matematiche. È chiaro che, in fondo, se uno va a pensare poi anche a Galileo, ma Galileo si è affermato nell'opinione comune grazie ai testi scientifici o grazie a quegli scritti come il dialogo dei massimi sistemi, che sono opere retoriche, dialoghi retorici? Sì, cioè, è il fatto che a livello della divulgazione delle idee si divulga mediante strumenti retorici, e questo mi pare che sia una cosa indiscutibile. Ancora oggi la divulgazione di qualunque cosa, di qualunque dottrina scientifica, si fa con strumenti retorici e non con strumenti dimostrativi, si fa con la retorica. Quanto poi al secondo punto, la questione della idealità della pacificazione universale, questa è un'idea corrente che il mondo umanistico ha sempre mantenuto, l'idea della pace. L'idea della pace è una delle grandi utopie umanistiche. E l'idea della pacificazione ottenuta attraverso il sapere è una grande idea umanistica. Io citavo proprio Pico all'inizio, ma si può seguirla sempre, in fondo, fino a com'è, come dicevo oggi. L'idea che sì, la pace si ottiene attraverso questa grande diffusione della cultura è una illusione, come sappiamo bene tutti, ma è una di quelle illusioni vitali che permettono alla cultura di sopravvivere. Quanto poi alla domanda Capitani, sono perfettamente d'accordo. La situazione sociale, lo sfondo sociale italiano è molto diverso da questo punto di vista. Molto diverso. Non c'è, credo, in Germania il gran numero di intellettuali di questo tipo che si sono formati in Italia. Con l'aggiunta che in Germania esistono intanto tutta una struttura nuova di intellettuali, specialmente la Germania protestante, che è costituita dal tipico personaggio che è il pastore protestante, cioè un intellettuale che ha uno stato ecclesiastico, ma al tempo stesso però ha una certa libertà, è svincolato. Fatto che non manca in Italia, è vero che non c'è. In Italia assolutamente, o si è chierici o si è laici. E chierico significa stare entro una disciplina, entro un ordine, mentre in Germania esiste questo grosso strato che si forma, è tipico della riforma, di ex frati, di ex preti. Gli ex frati e esperti italiani finiscono tutti in questo appunto ceto di intellettuali letterati, come vengono chiamati, Doni, Ortensio Vandolo, eccetera, sono tantissimi. In Germania hanno la loro stabile strutturazione nelle chiese, nelle istituzioni luterane, calviniste, eccetera. E quindi questa è una cosa grossa che viene realizzata. Integrati nelle scuole. È un'altra, è diversa in Italia. anche se nelle accademie italiane compaiono talvolta professori dell'università, come l'Accademia degli Fiammati, ci sono anche professori dell'università. Certamente è vero quello che diceva Maccagni, le accademie che contano sono quelle che arrivano a appoggiarsi a un potere. Sono anche però le accademie che a un certo momento finiscono con l'essere strumenti. L'Accademia Fiorentina è tipica in questo esempio ed è stata anche un modello, perché io credo che sia stato un modello anche per molte accademie francesi, giudicati di corte, eccetera, e poi in qualche misura, chiaramente, in prospettiva anche per la stessa accademia francese. Cioè l'idea di trasformare l'accademia, cioè gli intellettuali, in struttura dello Stato. Cioè statalizzare l'accademia. La grande idea geniale di Cosimo è quella di fare in maniera di stabilire un controllo su tutti gli intellettuali, più largamente possibile. Quelli dell'università si controllano attraverso le istituzioni universitarie, controllate a loro volta dal principe. Quelli che non sono nell'università si controllano attraverso l'accademia. Tentando poi, questa è l'ultima osservazione, una singolare fusione delle due cose, perché se è vero che Cosimo deprime in parte lo studio pisano, bisogna dire che d'altra parte vuole dare a sua volta di nuovo una qualche modo di istituzionalizzazione di tipo universitario all'Accademia, dal momento che dichiara con un suo decreto che il console dell'Accademia è il rettore dello studio fiorentino, cioè ha riassume il titolo e le prerogative del rettore del vecchio studio fiorentino, quindi gli dà in qualche modo una funzione di funzionario statale, in qualche modo di funzionario del principato, inserito in una organizzazione non più esistente, altro che per poche cattedre, ma di tipo universitario. Allora, hier hält sich das Wort tutto in generale. Ein Sonderfall, weil hier offenbar in der Aktenführung der Universität dieser Begriff mit einer gewissen Vorliebe heraufgezogen wird, im Unterschied zu anderen Universitäten. Das heißt, es genügt nicht, eine Universität zu nehmen, sondern man muss jeweils eine größere Anzahl von Universitäten heranziehen und man muss vor allem die jeweils zwei typischen Neugründungen, in denen sich diese Dinge am stärksten artikulieren, herausgreifen. Die Frage, ob man eine Institution nehmen kann, etwa das Kaiserhof und seine Privilegien, führt in ein anderes Problem. Man hat, ich hatte es erwähnt, in den täglichen Gründungsdokumenten bis ins frühe 18. Jahrhundert immer dabei, Studium Generale. Hier ist also eine hohe Kontinuität im Formular einer Institution, die ja auch für ihre Kontinuitätspflege berühmt ist. Diese Aussage der täglichen Stiftungsurkunden oder Privilegierungsurkunden sagt aber wenig über das Selbstverständnis der Universitäten des 17. Jahrhunderts zum Beispiel in Deutschland. Das Problem, das hinter alledem liegt, hatte ich angedeutet und das werde ich dabei hier nochmal wiederholen. Der Quellenbestand ist im Grunde unübersehbar, mit dem man arbeiten müsste, um hier ein ganz abgesichertes Ergebnis zu haben. Faktisch ließ ich meine Arbeit nur an den gedruckten Quellen durchführen, auch die nicht vollständig. Und diese gedruckten Quellen haben ein Auswahlprinzip, das für eine terminologische Untersuchung nicht immer sehr erfreulich ist. Wir haben zum Beispiel in der Regel eine Bevorzugung der Gründungsdokumente, die weiterentwickelt und bestätigt dokumentarisch nicht gleichmäßig vertreten, sodass es eine leichte Verzerrung ergeben kann in Phasen hinein, wo viele Universitäten die Gründungsdokumente, weil die spätmittelalterliche Terminologie ist ungemein breit vertreten für die Gründungswelle des Frühhumanismus zwischen 1450 und 1502, während die Geschichte der Universität 17. Jahrhundert schlechter repräsentiert ist, zumal auch eine große Zahl der damals gegründeten Universitäten in den geistlichen Staaten untergegangen ist und entsprechend nicht gut bearbeitet worden ist. Also hier sind methodische Probleme, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, die Fundamente meines Versuches Dankeschön. La domanda era da parte del professor Müller, che il relatore aveva fatto una specie di grande antologia con questi fiori che giocavano dentro, e a proposito del rapporto tra i termini università, accademia, ginnasio, e chiedeva se non c'era la possibilità di risalire a una fonte che determinasse una certa che determinasse le ragioni della continuità di una istituzione. La risposta era che sì, si è proceduti in termini antologici, anche perché poi, come risultava dalle ultime dichiarazioni, avendo il relatore fatto riferimento alle fonti stampate, le fonti stampate sono già di per sé un'operazione selettiva a cui bisognerebbe aggiungere altri documenti. Quanto poi ai casi più sul caso, più alla domanda più specifica, il problema di questa fonte, si è rifatto prima l'esempio di Heidelberg e la sua edizione di Studium Generale, sottolineando però che si trattava di un caso particolare e che quanto poi all'edizione di Studium Generale che viene ripresa nei documenti di fondazione di università o di nuova fondazione successivi, l'edizione non è così rappresentativa da poter essere assunta come in termini di interpretazione generale. È anche vero che, appunto, per tornare al problema delle fonti, occorrerebbe, per arrivare a una indagine terminologica esaustiva, passare dal materiale a stampa anche ad altri documenti, e in ogni caso, se ho inteso bene, si tratta sempre poi di scavare sotto i termini, e quindi in concreto, come si dice nella sociologia linguistica, contestualizzare in termini storici situazioni che possono poi avere elementi di notevole diversità. Quindi si tratta sì, per un verso, di corrispondere alla giusta richiesta della unificazione rispetto a certi modelli o a certe fonti, ma resta ugualmente inderogabile il problema della varietà e delle situazioni storiche nella loro concreta applicazione, più ricca sempre della terminologia, che più ridotta, se ho inteso bene, di quanto non sia la ricchezza dei fatti. Grazie. Ja, also ich habe also keine Frage, sondern ein interessantes Beispiel hingestellt für die Differenzierung von Akademie und Universität, und zwar am Beispiel der Jesuitenuniversität Bamberg. Es wurde hier eben als Kollegium der Schulen in Jesuiten übertragen, 1611 haben zwei Universitäten aufgebaut. Es waren zwei Fakultäten, die philosophische und theologische, und der Gründerbischof war sich nicht ganz einig, wie die Jesuiten also diese höchste Grenze in Zukunft wahrnehmen sollten. Und es heißt dann, solange es bei der Akademie verbleibt, können die sexuell eingesetzten Regelungen bestehen bleiben. Wenn aber diese Akademie mit zwei Fakultäten zur Universität ausgebaut wird, dann müssen sich eben in den Statuten Änderungen vorgenommen werden. Es scheint hier also zu Grund zu liegen, für die zwei Fakultäten Universität und Akademie. Und sofern dies dann ausgebaut wird, zu einer vier Fakultäten Universität, dass hier dann eben der Begriff Universität eingesetzt wird, wobei natürlich dann, was die Professor schon im Referat angedeutet hat, abgerückt wird vom kooperationsrechtlichen Begriff der Universität der Vergissungskollagen und eben die Universität mit Verladung. Ich bin sehr dankbar für diesen Hinweis, den ich also nicht erkannte. Ich bin nicht sicher, ob die Folgerung notwendig ist, dass Akademie und Universität qualitativ unterschieden werden. Das müsste man am Text prüfen, das kann ich hier nicht sagen. Die Tendenz ist das 1648 beim Werk wohl, und die Tendenz passt ja sehr genau in das, was ich vorgetragen habe oder was ich mir vorgestellt habe, hinein, dass im ausgehenden 16, seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert, wie man zum Beispiel Straßburg sieht, die Universitäten mit weniger Fakultäten anfangen, sich zu bemühen um einen Vollausbau, unter anderem, weil der Jurist wichtiger wird für den Staat, man muss also eine juristische Fakultät noch dazu tun, die Medizin, sodass also auf einem praktischen Weg, nicht in einem Ideal der vier Fakultäten, sondern aufgrund der praktischen Bedürfnisse der stiftlichen Staaten, eine Rückkehr zu dem Modell der vier Fakultäten Universitäten für Universitas Literarum des Spätmittelalters sich in Gang setzt. Dass, diese Bewegung hält sich ja in der ganzen frühen Neuzeit durch. Etwa im 18. Jahrhundert kann man noch verfolgen, wie eine ganze Anzahl von zwei Fakultäten Universitäten sich auf vier Fakultäten bringen, der Leben allerdings in der Regel sehr schwach ist. In der aller Regel zum Beispiel sind die medizinischen Fakultäten unterbesetzt. Wenn Sie eine Promotion durchführen wollen, müssen Sie gewöhnlich den Leibarzt der Fürsten herbeiholen, um die drei Professoren, die ein Kollegium bilden, zustande zu bringen. Also in der Regel nur zwei Professoren. Also insofern, das ist keine Idee so stark allein führen, sondern auch ganz realistisch das Bedürfnis des Staates, der Kameraden. La domanda del professor Müller, il secondo Müller, era, rifacendosi all'esempio di Bamberga, questo che non potesse essere che una delle differenze fra accademia e università, come risulterebbe nel caso concreto, poteva essere data dal fatto che in un'accademia che si muoveva verso l'entità universitaria vi potevano essere due facoltà, teologia e filosofia, mentre invece arrivando l'articolazione su quattro comportava necessariamente l'idea dell'università. La risposta, la domanda era più complessa, ma riduco adesso. La risposta era che innanzitutto il relatore ringraziava perché era un esempio che non aveva contemplato, che però mi sembrava che rispetto alle ipotesi che aveva enunciato una dichiarazione così netta debba essere sfumata e che in ogni caso l'acquisizione di nuove facoltà dentro le università non dipendesse tanto dal modello delle quattro da raggiungere quanto da ragioni concrete di necessità, la facoltà giuridica per certe ragioni, la facoltà medica per altre, che vanno poi definite ancora una volta in situazioni e bisogni che sono locali e territoriali. Danke. Ich habe auch noch zwei Bemerkungen. Wir haben ja gesehen, dass durch beide Referate, Herrn Dickerhoff und Herrn Röck, die enge Verbindung Correspondenza, di concetto e di struttura juridica festgestellt wurde für Universitäten, auch für die Interpretation des Akademiebegriffes in der Abgrenzung gegen die juristische Korporation als Kern der Universität. Etwas zur kaiserlichen Privilegierung. Sie haben festgestellt, Herr Röck, dass Kaiserprivilegien als kaiserliche Reservatsrechte einsetzen. Ich möchte korrigieren, nicht erst seit Friedrich III., sondern seit Karl IV. Als römischer König. Interessant. Die Privilegien Karls IV. Sind ausgestellt für italienische Universitäten, für 8 italienische Universitäten. Seit Friedrich III. Gibt es Kaiserprivilegien für deutsche Universitäten. Die erste ist Köln, im Zusammenhang der römischen Königskrönung Friedrichs III. Seit Friedrich III. Zieht sich die kaiserliche Privilegierung zurück aus dem italienischen Raum. Es gibt nur noch für Mantua und es hört auf. Und nur noch Kaiserprivilegien der Theorie nach für den Raum des Sacrum Imperium, also des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, de facto für deutsche Universitäten. Es ist eine Feststellung. Frage an die italienischen Kollegen. Was bekommen die italienischen Universitäten für Universalprivilegien seit der Mitte des 15. Jahrhunderts, also Quattrocento, Mitte? Das ist eine Frage. Aber ich darf meine zweite Bemerkung anschließen. Eine andere. Problem Akademie, Universität und, ja, Problem Vollzahl der Disziplinen als Kern des Begriffes Studium Generale. Ich glaube, das ist ein deutsches, spezifisch deutsches Phänomen, dass die Vollzahl ein ganz großes Gewicht spielt, wegen der Territorialisierung des Reiches. Es gehört in den Wetteifer der Territorialfürsten, der Landesherren, dass der Theorie nach jede ihrer Universitäten die Vollzahl der Fakultäten hat. Und dadurch hat sich dieser Teil, dieser Aspekt des Begriffes stark verfestigt. Noch eine kleine Frage an Herrn Diggerhoff, drittens. Sie gebrauchten wiederholt den Begriff Modus Parisiensis. Ich habe eine Vorstellung von dem Begriff, ich weiß nicht, ob die übereinstimmt. Die Frage, was Sie damit meinten, ich verstehe unter Modus Parisiensis eine Struktur mit geschlossener Erziehung, mit Kollegium als Unterbau und geschlossenem, also Internatsprinzip, wie bei den Jesuiten Hochschulen, die ja den Unterbau haben. Im Unterschied dazu, die den Modus Italicus als das Universitätsprinzip. Vielleicht haben wir da verschiedene Auffassungen. Ich lasse mich gerne korrigieren. Meine drei Fragen. Also eine Frage, eine Feststellung und noch eine Frage. Vielleicht für die Fakultäten oder für die Universität Graz noch mal eine kurze Bemerkung, die vielleicht echt gut die Situation in Deutschland bezeichnet. Ich kenne Bradley mehr aus den Wiener Akten im 18. Jahrhundert eine Bemerkung über die Akademie der Wissenschaften in Berlin, die damals auf vier Klassen organisiert, in vier Klassen organisiert worden war. Und da sagt mir dieser Minister von Pompeji, könnte sein, diese Akademie ist ja beinahe eine Universität, denn sie hat vier Fakultäten. Es zeigt sich also, wie stark im 18. Jahrhundert um 1750 diese Idee weitergedrungen war, wie also hier aber auch zugleich hat der Unterschied Akademie-Universität nivelliert in einem gewissen Umfang. Und das möchte ich auch nochmal unterstreichen, es ist ja eine starke Tendenz, die Akademien fruchtbar zu machen. Schon Leibniz muss gegen die Anforderungen in Berlin kämpfen, dass er Vorlesungen an seiner Akademie halten lässt. In der Akademie in München wird schon bald nach der Gründung ein Lehrstuhl für deutsche Sprache eingerichtet und die Akademie in München wird ja bekanntlich im Beginn des 19. Jahrhunderts zu einer Lehranstalt ausgebaut, inklusive Promotionsrecht. In der Medizin, Fakultät. Also hier ist ein der Akademie zum Teil als Forschungseinrichtung nicht angefangen weiß und darum auch die Akademie in einem gewissen Umfang in, als Schule konzipiert. Das ist ein weiteres Problem, das bei den bayerischen Quellen im frühen 19. Jahrhundert eine besondere Vitalität hat. Zum zweiten Punkt, Modus Parisiensis. Ich beziehe mich da vor allem auf die Arbeit von Gabriel Cortina Mir, 1970 etwa erschienen, eine sehr breit angelegte Untersuchung. Die Quellen des Modus Parisiensis liegen natürlich in Paris, wie der Name sagt. Dieser Modus ist dort in den Kollegien, die ja die Lehre integriert haben, entstanden. Ein weiterer Einflussbereich ist die Schule der Brüder von gemeinsamen Leben. Und sowohl die Pädagogik der Jesuiten als auch die Pädagogik der etwa Sturms und vieler protestantischen Schulen gehen darauf zurück. Der Unterschied ist nicht primär, es ist diese Modus Parisiensis zunächst und vor allem entstanden in der Vorschulung auf die Universität. Von daher eine stärkere pädagogische Art. Es gehört aber nicht unbedingt der Internatscharakter dazu. Etwa in Straßburg war der nicht gegeben. Für das Kollegium schon? In Straßburg, bei Sturm? Für das Gymnasium. Wir hatten interne und hatten externe. Ja, das ist also keine Notwendigkeit, sondern der entscheidende Punkt scheint mir zu sein, die Klasseneinteilung. Ja. Die ältere Schule erkennt diese Klasseneinteilung nicht. Der Modus Parisiensis führt die Klasseneinteilung normalerweise in 6 Jahrgangsstufen für das Gymnasium ein. Und, das ist nur der interessante Punkt, bezieht in vielen Fällen, im Beispiel Straßburg, aber auch im Beispiel der Jesuitenpädagogik, auch die philosophische Ausbildung in diese Klassensysteme ein. Es ist also nicht dabei stehen geblieben, dass Modus Parisiensis sozusagen die Vorschule der Kleinen ist, sondern greift über mit dem Ziel einer effizienteren Lehrvermittlung durch Klassenlehrer, was natürlich auch impliziert, dass hier die pädagogische Aufgabe gestärkt wird, nicht der freie, willkürliche Vorlesungsbesuch, sondern eine Ausbildung und Erziehung des jungen Menschen durch einen Lehrer, der sich ihm zuwendet und Zeit für ihn hat und ihn kennt. Allora, le domande c'erano a constatazioni e don professoressa Böhm. La prima constatazione era che dalla relazione risultava lo stretto legame tra concetto ed istituzione e che nello stesso tempo risultava come il problema università-accademia si giocasse sempre sullo sfondo della contrapposizione della correlazione, confronto con la corporazione dei giuristi. Quanto al problema dei privilegi imperiali, osservava che Carlo IV dà ancora privilegi per le università italiane, 8 nella fattispecie, ma non appena si passa a Federico III, Federico III ancora concede un privilegio a Mantova, ma poi il privilegio si rivolge soltanto alla specifica area del Sacro Romano Impero e quindi alla nazione tedesca. Domanda a questo punto ai colleghi italiani che cosa ricevono a questo punto le università italiane sotto l'aspetto di privilegio o comunque di una concessione universale. Dall'altra parte invece osservava rispetto al numero completo delle facoltà nelle università tedesche che gioca sicuramente, anzi che gioca decisamente un ruolo primario, la gara, la concorrenza tra i diversi poteri nell'avere una università che sia piena, come del resto poi nei piccoli esempi italiani, pensando al modello democratico, si verifica ancora oggi. L'altra domanda invece riguardava ancora la relazione dove era comparso più volte la dizione di modus parisiensis e si voleva a questo punto stabilire se sotto l'aspetto semantico fra chi chiedeva e chi aveva proposto ci fosse intesa. E allora a questo punto diceva, la domanda era, si propone il modus parisiensis come modus contrapposto a quello italicus che prevede l'alloggiamento o comunque l'organizzazione in collegi, istituzioni anche in edifici della popolazione scolastica e a questo proposito venivano fatti poi alcuni esempi richiamandosi anche poi alla pratica gesuitica. La risposta è che per esempio pensando all'esempio di Strasburgo, modus parisiensis, almeno in rapporto alla pratica tedesca, non va interpretato in senso strettissimo come collocazione, come internato, va piuttosto intesa come organizzazioni in classi. E anche in questo caso si può poi di nuovo stabilire un legame con la pratica gesuitica, ma qui il nome ancora il nome da fare è Sturm, e nella pratica delle classi una specie di richiesta di maggiore efficienza della comunicazione e della pratica dell'insegnamento, con anche poi nella risposta una sottolineatura particolare sulla formazione filosofica come elemento comune alla pratica scolastica di introduzione alla pratica universitaria. Quando parla in tedesco? Certamente. Io avrei una piccola scena simbolica preliminare.